Close enough. Mark. Alle Augen auf mich, mein Name ist Nasu. Mann, ich bin so echt, ich bin einer von den Echtesten. Nein, ich bin der Echteste, schlechthin. Es ist nur ein Schritt vom Kind zum Mann, vom Mann zum Kind, zurück zum Anfang. Nur ein Schritt, ich kann nie machen, wo, wie und wann ich grad Bock hab, ich bin Kind und Mann. Es ist nur ein Schritt vom Kind zum Mann, vom Mann zum Kind, zurück zum Anfang. Ehrlich, Mann, ich bin gern der Mann, nur ich weiß nicht, ob ich das auch verantworten kann. Hol aus, um deinen Kopf in den Boden zu stampfen. Ich rap, bis deine mickrigen Hoden verkrampfen und deine Adern platzen. Du hast Schiss, wenn ich rap, ich seh es an deinem Adamsapfel. Ich bin Germany's Psycho, yeah. Du bist ich und ich bin du. Du bist ich, ich bin du, also bist du nicht alleine. Wir beide sind Freaks, losgelöst von ihrer Leine. Du hast das geschrieben, komm, verleugne diese Scheiße. Doch sie kommt auf dich zurück, vielleicht sind wir ja verrückt. Dieser Kopf platzt jetzt, boom. Überall Wörter und Blut. Ich pfeif auf mein Beat, ich pfeif auf dein Lied. Ich pfeif auf mein Beat. Lass die Scheiße richtig raus, rock einmal richtig das Haus.